Ein Sprecher des Juristenkomitees Koreas veröffentlichte am 14. April eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Am 7. April übten die USA auf eine Luftwaffenbasis der Regierungsarmee Syriens einen groß angelegten Raketenangriff aus, indem sie ein Gerücht von einer Anwendung der Chemiewaffen durch Syrien in Umlauf setzten. Der Raketenangriff der USA gegen Syrien ist eine unverzeihliche Handlung, die der Aggressionshandlung, also dem Kriegsverbrechen, entspricht, das die Resolution der UNO-Vollversammlung über die Definition der Aggression, der Pariser Vertrag über den Verzicht auf Krieg und der Nürnberger Internationale Militärgerichtshof festgelegt hatten. Eben die USA initiierten und unterzeichneten zuallererst den Vertrag über den Verzicht auf Krieg und reden lautstark von der Einhaltung der Resolution. Diesmaliger militärischer Angriff der USA gegen Syrien ist klar und eindeutig Aggressionshandlung und Kriegsverbrechen, wofür sie nach dem Völkerrecht bestraft werden sollen.